Die Kundgebungen der Jugend und der Arbeiter und Gewerkschaftler zur Begrüßung der Erklärung der Regierung der DVRK fanden am 11. August in Pyongyang statt. An den Meetings im Freilichttheater des Jugendparks und auf dem Erziehungsplatz vor dem Parteigründungsmonument nahmen Choi Dong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas sowie stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, Funktionäre der betreffenden Bereiche des Jugendverbandes und des Gewerkschaftsverbandes, die Jugendlichen, Studenten, Arbeiter und Gewerkschaftler teil. Auf den Veranstaltungen wurde die Regierungserklärung verlesen. Anschließend verwiesen die Redner darauf, dass die Aneignung der weltbesten Kernwaffen und Raketen durch die DVRK eine gerechte Selbstschutzmaßnahme zur Verteidigung des Landes und der Nation und zur Sicherung des Rechtes auf selbstständige Entwicklung sei. Sie verurteilten entschieden, dass die USA unter Einsatz von ihren Anhängerstaaten die dreckigen Dokumente fabriziert haben, um die Souveränität der DVRK und die Rechte des koreanischen Volkes auf Existenz und Entwicklung zu beseitigen. Die Redner betonten, dass es der unerschütterliche Wille und feste Entschluss des koreanischen Volkes sei, gegen die frontalen und totalen Provokationen der USA auf allen Gebieten wie Politik, Wirtschaft und Militärwesen mit entschiedenem Vergeltungskampf vorzugehen.